Episode 21. Sechs effektive Intensitätstechniken. Willkommen zum Vegan Curl Podcast. Jeden Tag eine Folge über Fitness, Gesundheit, vegane Ernährung und Lifestyle. Der Podcast, der dir zeigt, wie du deinen Traumkörper, optimale Gesundheit und alle anderen Ziele mit einer 100% veganen Ernährung erreichst. Hallo liebe Fitness- und Gesundheitsgemeinde, willkommen zu einer neuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Mein Name ist Niklas von www.vegancurl.de. Falls ihr noch nicht mein Newsletter abonniert habt, dann tut das bitte. Dort bekommt ihr jede Woche ein kostenloses Fettabbau und ein kostenloses Muskelaufbaurezept. Nun, das heutige Thema sind die Intensitätstechniken. In den letzten Episoden habe ich euch ja schon vorgestellt, wie man richtig langsam und kontinuierlich Fortschritte macht und wie man die Intensität und die Frequenz an seinen Fortschritten anpassen sollte. Natürlich muss man jetzt aber auch wissen, wie funktioniert das denn? Was für Techniken oder Arten gibt es denn, um die Intensität zu erhöhen und dadurch auch einen stärkeren Reiz zu setzen? Daher werde ich euch jetzt sechs sehr effektive und vielleicht für euch auch schon bekannte Intensitätstechniken vorstellen, die ihr wirklich ganz einfach in euer eigenes Training einbauen könnt. Die berühmteste Intensitätstechnik ist der Drop-Satz. Der wurde von Arnold Schwarzenegger erfunden, indem er damals Schulterdrücken mit einer 45 Kilogramm Kurzhantel gemacht hat und damit dann 10 Wiederholungen gemacht hat, die dann abgelegt hat, direkt die 40 Kilo Hanteln geholt hat, wieder damit so viele Wiederholungen gemacht hat, wie er konnte, dann die 35er Kilo Hanteln und immer so weiter, bis er bei den 20 Kilo Hanteln war und gar nicht mehr konnte und dadurch eben einen neuen Reiz gesetzt hat. Man nimmt also bei den Drop-Sätzen, nimmt man eine Übung, dafür kann man jede Übung eigentlich nehmen, mit einem Gewicht, mit dem man zwischen 5 und 10 Wiederholungen kann, also schaffen kann. Und dann macht man diese Wiederholung bis zum Muskelversagen, dann setzt man das Gewicht ab, macht dann die nächste Übung mit etwas weniger Gewicht, wieder so viele Wiederholungen, wie man kann, und die sollten wieder zwischen diesem Wiederholungsbereich von 5 und 10 sein. Und dann wieder, und also eigentlich wie oft man diesen Drop-Satz wiederholt, kann man eigentlich sich selbst aussuchen. Also bei Arnold Schwarzenegger, der hat wahrscheinlich fast 10 Drop-Sätze gemacht, aber ihr müsst natürlich jetzt nicht gleich so übertreiben. Natürlich, wenn ihr Profi seid, können sie das auch machen, aber 2 bis 3 Drop-Sätze reichen, würde ich sagen, um einen guten Reiz zu setzen. Eine nächste Art, um einen neuen Reiz zu setzen und die Intensität zu erhöhen, sind sogenannte Supersätze oder auch Megasätze, was dann einfach eine Erhöhung ist. Bei Supersätzen macht man eine ähnliche Übung noch einmal. Also die Supersätze sind sehr ähnlich zu den Drop-Sätzen. Nur bei den Supersätzen macht man eine Übung wie Bankdrücken zum Beispiel bis zum Muskelversagen und danach macht man eine ähnliche Übung für den gleichen Muskel wie zum Beispiel Liegestützen. Es ist sehr ähnlich, weil man wenig Pause hat und direkt danach den gleichen Muskel wieder trainiert. Nur bei den Drop-Sätzen war das eben genau die gleiche Übung. Also da macht man Drop-Sätze nur für Schulterdrücken oder nur für Kniebeugen zum Beispiel. Aber bei den Supersätzen sucht man sich 2 bis 3 Übungen raus, die für eine Muskelgruppe sind und macht sie dann nacheinander. Natürlich bei den Supersätzen sollte man sich zuerst als allererstes eine komplexe Übung ausdenken, wie zum Beispiel Bankdrücken, wo man sehr viel Gewicht hebt. Danach könnte man eine Übung an der Maschine machen und danach vielleicht noch Liegestützen, die ja am allereinfachsten sind, um wirklich einen richtigen Reiz zu setzen und nochmal alles rauszuholen. Die dritte Intensitätstechnik, die schon in allen anderen Intensitätstechniken etwas enthalten sind, ist einfach die Zeit zu verkürzen und die Zeit zu variieren. Wenn du vorher, wie zum Beispiel Kniebeugen gemacht hast und immer 60 Sekunden Pause dazwischen, reduzierst du jetzt einfach die Zeit, in der du Pause machst, auf 45 oder 30 Sekunden. Nur allein durch die Variation der Pause kannst du wieder einen neuen Reiz setzen. Eine andere Variation ist das Zirkeltraining. Das ist auch wieder ähnlich zu den Supersätzen und Dropsätzen, nur du machst viele Übungen wieder aneinander, ein sogenanntes HIIT-Training, aber für andere Muskelgruppen. Also bei den Supersätzen hast du ja mehrere Übungen gemacht, aber für die gleichen Muskelgruppen. Bei den Dropsätzen hast du mehrmals genau die gleiche Übung gemacht. Beim Zirkeltraining machst du jetzt aber mehrere Übungen, wie gesagt, für andere Muskelgruppen. Zum Beispiel machst du einmal Bankdrücken, dann rennst du sofort zu der Kniebeugemaschine oder zur Langhantel und machst dann Kniebeugen. Und danach, direkt danach, könntest du zum Beispiel Kreuzheben machen oder Schulterdrücken. Einfach für eine andere Muskelgruppe machst du dann noch einmal die Übung. Dieses Prinzip wird zum Beispiel auch bei CrossFit angewendet. Die fünfte und damit die vorletzte Intensitätstechnik sind sogenannte Burnout-Sätze. Burnout heißt einfach nur ausbrennen und das wird meistens am Ende von jedem Training gemacht. Dort suchst du dir eine Übung für einen Muskel aus und machst damit wirklich so viele Wiederholungen, wie du kannst. Also wenn du nur 10 Wiederholungen machst, dann wartest du, machst du 10 Wiederholungen, dann wartest du nochmal kurz, machst dann nochmal eine, dann nochmal eine, also wirklich, du gehst über das Muskelversagen. Du machst so viele Wiederholungen, wie du kannst und machst aber obendrauf noch mehr. Deswegen nennt es auch, sich auch eben auch ausbrennen. Und das macht man eben am Ende von jedem Training, um noch einen richtigen Reiz zu setzen und nochmal alles rauszuholen aus den Muskeln. Aber ganz wichtig ist, dass du, wenn du zum Beispiel Bankdrücken oder Kniebeugen machst, immer einen Trainingspartner bei dir hast. Weil wenn du diese Burnout-Sets machst, dann kann es sehr bis zum Muskelversagen gehen. Und dann ist es sehr gefährlich bei Bankdrücken zum Beispiel, weil sonst könnte ja die Langhantel auf den Kopf oder auf die Schulter fallen, was wir ja nicht wollen. Also immer einen Trainingspartner bei den Burnout-Sets haben, der dir dann helfen kann und dir zur Not das Gewicht abnehmen kann. Die letzte Intensitätstechnik sind sogenannte partielle Wiederholungen. Partiell bedeutet, heißt einfach Teilwiederholung, also Teil. Du machst nur einen Teil der Wiederholung. Ganz berühmt dafür ist diese 21. Das sind sogenannte Bizeps Curls mit der Langhantel. Dort machst du 7 Bizeps Curls nur von unten bis zur Mitte, also nur halbe Bizeps Curls sozusagen. Danach machst du 7 Bizeps Curls von der Mitte bis ganz nach oben, also wieder halbe, aber diesmal in einem anderen Radius. Und ganz am Ende machst du dann 7 ganze Curls. Also das nennt sich partielle Wiederholung, weil du eben nicht die ganzen Radius ausnutzt, sondern nur kleine Wiederholungen machst. Und dadurch kannst du eben so alle Muskelzellen noch einmal in dem einen Muskel reizen und wirklich alle Muskelzellen beanspruchen. Und kannst auch wirklich bei allen Übungen machen. Du kannst beim Bankdrücken machen, beim Kniebeugen, auch bei tausenden Isolationsübungen. Und das gibt dir auch nochmal einen sehr guten Reiz. Das würde ich aber am Ende vom Training machen, womit du dann auch nochmal deinen Muskel am Ende nochmal richtig ausschöpfen kannst. Das war's jetzt für diese Episode. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch weitere Ideen bekommen, wie ihr als Fortgeschrittener oder Profi die Intensität erhöhen und dadurch neue Reize setzen könnt und euer Training auch einfach mehr variieren könnt, damit ihr auch mehr Spaß beim Training habt und es nicht so schnell langweilig wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's von mir, euer Niklas und bis zum nächsten Mal vom Vegan Curl Podcast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's vom Vegan Curl Podcast. Für weitere Informationen und Fragen gehe auf www.vegancurl.de. Falls dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Helf mir dabei, die gesunde Nachricht zu verbreiten und für alle zugänglich zu machen. Und bis zur nächsten Folge vom Vegan Curl Podcast.